Dialog 5. Nehmen wir ein Taxi. Dialog 5. Let's get a taxi. Taxi, Taxi. Taxi, Taxi. Wohin bitte? Where to, please? Zum Parkhotel. To the Park Hotel. Soll ich Ihnen mit Ihrem Gepäck helfen? May I assist you with your luggage? Ja, bitte. Oh, yes, thank you. Würden Sie diesen Koffer nehmen? Will you take this suitcase? Er ist ziemlich schwer. It is rather heavy. Ihr erster Besuch in London? Your first visit to London? Ja. Yes, it is. Hier sind wir. Here we are. Das macht 5,50. That's 5,50. Das stimmt so. Keep the change. Danke. Thank you. Nützliche Ausdrücke. Wohin? Where to? Zum Bahnhof. To the station. Zum Flughafen. To the airport. Zum Britischen Museum. To the British Museum. Zum Trafalgar Square. To Trafalgar Square. Zum Piccadilly Circus. To Piccadilly Circus.